Die Gischt spritzt dir ins Gesicht. Du schläfst und weißt es nicht. Es ist weder Nacht noch Tag. Wir sind immer nur weiter geschwommen und glaubten ans Ufer zu kommen. In diesem selbstgebauten Sack. Doch unser Boot ist abgetrieben. Der Wind weht Stärke 7. Und wo wir stranden, ist das Ziel. Wo wir stranden, ist das Ziel. Wo wir stranden, ist das Ziel. Wo wir stranden, ist das Ziel. Wo wir stranden, ist das Ziel. Der Kompass ist längst rausgeflogen. Wir tanzen Taumel auf dem Boden. Ist die Segel kappt die Leine. Und wer nicht kennt, dann werden wir treiben. Und ganz egal, wohin es geht. Jedes Zögern kommt zu spät. Die Zeit ist jetzt und wir sind wir. Das Meer ist eine offene Tür. Denn unser Boot ist abgetrieben. Und wo wir stranden, ist das Ziel. Wo wir stranden, ist das Ziel. Unser Boot ist abgetrieben. Der Wind weht Stärke 7. Der Wind weht Stärke 7.